Mann, es ist your turn with Jesus. Komm an. Ich habe zugesagt, diesen Termin, und lege auf und habe den Gedanken, du wirst über Hiob sprechen. Und ich dachte, mein Gott, muss das sein? Hiob ist ein schwieriges Buch und Hiob ist schwer zu verstehen, auch für mich. Das ist nicht leicht. Und ich habe aber gemerkt, dass das immer wieder gekommen ist, und deswegen möchte ich mit euch heute durch das Buch Hiob gehen. Das ist für mich nicht leicht, für euch nicht leicht. Ich gebe euch mal, was ich empfangen habe, und ihr guckt mal, was ihr damit anfangen könnt. Ja. Hiob, das ist so, wenn man das hört, na klar, Hiobs Botschaft. Da geht es um Leid und um schwere Tage. Wer hat das schon gern? Wer hat sowas schon gern? Und die Frage ist eigentlich aus dem ganzen Buch heraus, wie wir so sowas stehen, wie wir dazu stehen können, oder auch wollen. Trotzdem, ich möchte erstmal mit euch dem ersten Kapitel lesen. Da wird uns erstmal Hiob vorgestellt. Ab Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Haus an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, ihm zu essen und zu trinken. Und wenn der Tag des Mahles um war, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl, denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt haben und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen, das muss man richtig verstehen, also im Prinzip, die Engel kamen vor Gott und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet. Und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Land. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat, was gilt, er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur ihn selbst, an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging denn ihr Satan hinaus von dem Herrn. Und dann möchte ich nochmal die zweite Stelle lesen aus Hiob 2, die auch dazu gehört. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du denn auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an, was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Das habe ich damals als junger Mann schon nicht verstanden, muss ich wirklich sagen. Und habe mir auch immer gedacht, ja, und das ist eine, ich sage das mal so, eine humanistische Falle, in die wir hineinkommen können. Wenn wir das lesen, dann denken wir, okay, Hiob hat ja alles richtig gemacht. Braver Mann. Völlig zu Unrecht. Wegen dem blöden Satan. Und das eine müssen wir festhalten, es war des Teufels Idee. Es war nicht Gottes Idee, das so zu machen. Es war des Teufels Idee. Und der Teufel hat auf dieser Erde eine gewisse Macht. Jesus selbst hat ihn den Fürst dieser Welt genannt. Wo hat er diese Macht herbekommen? Vom Menschen. Gott hat gesagt, Mensch, herrsche über diese Erde. Und der Mensch hatte nichts Besseres zu tun, als Gott ungehorsam zu sein und Knecht der Sünde zu werden. Und Chef der Sünde ist der Teufel. Er ist der Versucher. Und wenn wir in die Versuchung einwilligen, dann sagt Jesus ganz klar, dass wir uns einen Herrn erwählen. Wir können die Sünde, wenn wir die Sünde wählen, sind wir der Sünde Knecht. Wenn wir Jesus wählen, sind wir Jesu Knecht. Und damit frei. Das ist das, was wir heute wissen. Aber bei Hiob war es so, dass er jetzt natürlich jede Menge Unheil erlebt hat. Ganz klar. Und die Frage ist aber, wenn man das von außen so sieht, sagt man, ja, das ist doch völlig ungerecht. Völlig gemein. Nur weil es dem Teufel so einfällt und jetzt muss er da so leiden und der war doch immer, Gott selbst sagt, er war fromm und so weiter. Aber wenn wir dann hineinschauen in das Buch und wenn wir weiter lesen, dann lesen wir im Prinzip auch, wie Hiob wirklich drauf war. Und wie war er denn drauf? Er war ziemlich selbstgerecht. Er war, und das ist genau das, was, wo ich das Gefühl habe, dass das ein Punkt ist, wo Gott uns wirklich warnt. Ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht, ich bin jetzt dieses Jahr im Dezember, weil ich habe ich mal 30 Jahre mit Jesus voll. Kann ich mir darauf was einbilden? Kann ich sagen, ich bin ja viel besser, wo ist die doch gerade bekehrt? Kann ich mich da hinstellen und sagen, ha, komm erst mal in meine Schuhe? Kann ich nicht. Ob ich 50 Jahre Christ bin, 30 Jahre Christ bin, gerade bekehrt bin, wenn das mein Maßstab ist, wenn ich mich daran orientiere, Hiob ist es immer gut gegangen. Und hier steht auch, wenn seine Freunde erzählen, Mensch, du hast doch so viel geholfen und du hast doch auch, du hast ganz viel Tolles getan. Aber wenn wir sehen, wie Hiob redet, dann verlässt er sich auf wen? Auf seine Taten. Ich war doch immer gerecht. Ich habe doch immer gut gehandelt. Ich war immer brav. Das erinnert mich an eine andere Figur, Lukas übergeben, an den älteren Sohn vom Vater. Ich war doch immer bei dir. Ich war doch immer. Aber was ist in meinem Herzen? Was bedeutet das für mich? Wie ist der Weg? Wir sehen es schon im ersten Kapitel. Die Furcht davor, dass Sünde da sein könnte, lässt hier mal vorsorglich opfern. Damit ich auch gerecht bleibe. Und damit auch meine Kinder gerecht bleiben. Und dann sehen wir, dass drei Freunde zu ihm kommen. Die auch alle so ein bisschen in dieser Richtung sind. Sie haben alle dasselbe Verständnis von Gott. Sie sagen im Prinzip, ich möchte kurz nur eine Stelle lesen, weil das sind ja ganze Kapitel, wie ihr wisst. Aber aus Hiob 5 möchte ich kurz eine Kostprobe euch lesen. Von Vers 2 bis Vers 7. Da steht, wir müssen bedenken, dass Hiob gerade seine Kinder verloren hat, seinen Besitz verloren hat, in Staub und Asche sitzt. Und da kommen drei seiner Freunde. Und dann sagt der eine Freund zu ihm hier, denn ein Toren tötet der Unmut und den Unverständigen bringt der Eifer um. Ich sah einen Toren Wurzel schlagen, doch plötzlich schwand er von seiner Stätte dahin. Seine Kinder bleibt Hilfe fern und sie werden zerschlagen im Tor, denn kein Erretter ist da. Seine Ernte verzehrt der Hungrige, auch aus den Hecken holt er sie und nach seinem Gut lechzen die Durstigen. Denn Frevel geht nicht aus der Erde hervor und Unheil wächst nicht aus dem Acker, sondern der Mensch erzeugt sich selbst das Unheil, wie ein Funken hoch emporfliegt. Ich aber würde, lassen wir es mal bis dahin. Also im Prinzip Was sagt er mit diesen Worten? Er sagt, Jörg, also irgendwas stimmt doch bei dir nicht, dass dir das widerfahren ist. Gott ist gerecht und du musst ungerecht sein. Er sagt es mit netten Worten, er ist ein Freund. Aber er sagt es. Und das tut auch weh. Dahinter steckt ein bestimmtes Verständnis von Gott. Eine bestimmte Haltung. Wenn ich gerecht handle, bin ich gerecht. Und dem Gerechten geschieht kein Unheil. So ist das. Und das ist ein Weg, den Hiob geht, der sagt, ich verdiene mir mein Heil selber. Ich kann stolz sein auf dies und das und jenes. Ich bin doch schon so lange Christ. Ich komme schon Ewigkeiten hierher. Ich bete 5-mal am Tag. Ich bin immer anständig. Das erinnert mich auch an meine Figur aus dem Neuen Testament. Der Pharisäer, der vorne steht und sagt, danke, dass ich nicht so bin wie der da. Der Zöllner da hinten. Und der Zöllner, was sagt er einfach? Gott sei Dank, wir sind da gnädig. Und es ist schon eine Frage von der Haltung. Und Haltungen können sich so schnell einschleichen. Wir sollen aufpassen. Hab Acht auf dich selbst und auf dein Herz, sagt die Schrift. Wir sollen aufpassen. Uns kann viel widerfahren. Auch viel Schlechtes. Wir wissen, dass der Teufel noch Fürst dieser Welt ist. Er darf regieren, weil wir Menschen sündigen. Und uns freiwillig, die Menschen dieser Welt sich freiwillig zu Sklaven der Sünde machen und damit auch zu seinem Knecht. Wir durften Jesus erwählen, wir durften frei sein und trotzdem ist es so, dass wir auf unser Herz aufpassen sollen. Wir sollen die Weisheit haben und die Wachheit haben, es kann sich schnell einschleichen. Das geht so schnell. Vor allen Dingen, wenn wir verletzt sind. Wenn wir irgendwo den Schmerz spüren, dann ist auf der anderen Seite die Reaktion zum Stolz gar nicht weit. Dann ziehe ich mich zurück, dann kapsel ich mich ab und bin stolz auf die guten Dinge, die ich tue und die schlechten werden verdrängt. Aber Gott sieht das Ganze. Gott sieht dich ganz. Und Gott hat auch nicht versprochen, dass wir immer nur auf Wolken schweben. Ja? Hiob, der erinnert mich so an jemanden, so hier aus der Werbung, war ja so toll. Mein Haus, mein Boot, mein Auto, ich. Was bin ich toll? Ich habe doch alles und davon so viel. Was haben wir gelesen? So viel tausend Kamele, so und so viel tausend Schafe. Der hatte doch alles. Der war ein Inbild von gesegnet sein, war der. Und alle haben auf ihn geguckt. Und trotzdem hat er das nicht so verstanden. Das Buch Hiob hat immer dieselbe Frage, die auch viele, viele Menschen eigentlich am Anfang haben. Gerade wenn sie humanistisch geprägt sind. Warum lässt Gott das zu? Das ist doch die fette Überschrift über dieses Buch. Warum lässt Gott das zu? Wir müssen unsere Maßstäbe, oder ich sage mal, wenn Dinge in unser Leben kommen, die nicht angenehm sind, sind es manchmal Fragen Gottes an unsere Haltung und an unser Denken. Es ist nicht immer nur alles der böse Teufel, der uns angreift. Das auch. Das ist mit Sicherheit so, der will das. Natürlich will der Teufel immer, dass es dir schlecht geht. Und er will dich, wenn möglich, wenn er könnte, würde er dich gern vernichten. Aber trotzdem passieren die Dinge doch. Und Gott verhindert nicht alles, obwohl er vieles verhindert. Es könnte uns weiter schlechter gehen. Aber er verhindert nicht alles. Warum? Weil es eine Anfrage ist an unser Herz, an unser Denken, an unsere Haltung. Bin ich denn so viel besser? Kann ich sagen, du bist ein Sünder und ich bin gut? Und wenn ja, was wäre denn die Haltung, die gut wäre dazu? Du bist ein Sünder, du brauchst Jesus. Und ich möchte dich gerne bekannt machen. Das wäre doch die Haltung, die gut ist. Und nicht die Haltung, ich bin besser als du. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, drei Freunde, alle drei arbeiten im Wesentlichen mit Unterstellungen und sagen, du musst doch was falsch gemacht haben. Gott ist nicht ungerecht. Gott ist immer gerecht. Also muss der Fehler doch bei dir liegen. Alle gehen von demselben Bild aus. Und diese Welt geht auch von diesem Bild aus. Wenn ich nur anständig bin, dann komme ich schon in den Himmel. Wenn ich nur brav bin, wird es schon irgendwie klappen. Wenn ich mich nur recht anstrenge, dann wird alles gut. Aber genauso weiß der Mensch im Inneren, dass er sich auf seine Anstrengung gar nicht verlassen kann. Dass es nicht ausreicht. Das spürt man doch. Dass man sich noch so anstrengen kann, gut zu sein, es funktioniert nicht immer. Schon gar nicht aus eigener Kraft. Du willst nett sein und du wählst die falschen Worte und deine Arbeitskollegin ist verletzt. Ja, du hast es gut gemeint, es ist völlig in die Hose gegangen. Du kannst das Gute nicht immer so beeinflussen. Du kannst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Das ist etwas, was alle seine Freunde nicht gesehen haben. Das ist das, was Hiob nicht gesehen hat. Dass es so nicht geht, dass es nicht an der eigenen Kraft liegt. Warum lässt Gott das also zu? Da kommen wir noch hin. Jedenfalls auch die Reden der Freunde sind eigentlich voller Selbstgerechtigkeit und voller Unterstellungen. Ich hatte mal auf einer Osterfreizeit, da war ich noch jung, da gab es mal so Losungen, haben auch Leute aus unserer Gemeinde damals geschrieben. Und ich kriege eine Losung in die Hand und da steht drauf Lukas 13,3. Das möchte ich euch gerne mal vorlesen, weil das so ermutigend war auf der Osterfreizeit. Lukas 13,3, da steht, ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle so umkommen. Hammerharter Spruch. Schön, wo du gerade irgendeinen Segen erwartest, ist das genau ein gutes Wort. Aber es hilft mir, es ist mir nützlich gewesen zur Vorbereitung auf diese Predigt, weil ich möchte euch mal vorlesen, was die zwei Verse davor stehen. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihrem Opfer vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie dieses erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf denen der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Das heißt, die Juden haben zu Jesu Zeit immer noch so gedacht, wem etwas besonders Schlimmes passiert ist, der hat besonders viel gesündigt und der ist ganz besonders schuld. Und Jesus sagt, nein, es gibt keine besondere Schuld. Schuldig sind wir alle. Und wenn wir nicht umkehren und an Jesus glauben, werden wir alle auch so umkommen. Mehr oder weniger tragisch. Aber das ist nicht das Ziel des Buches Hiob, dass wir alle umkommen. Sondern das Ziel ist ein anderes. Und das Ziel ist, dass Gott mit Hiob eine Geschichte hat. Er geht mit ihm weiter. Wir sehen dann, wenn wir das Buch mal lesen, was ich jetzt nicht alles vorlesen will, das sind ja 42 Kapitel, dass neben den drei Freunden noch ein vierter Freund sitzt. Und der hält erstmal seinen Mund, sag ich mal. Der hält sich zurück. Aber in Vers 32 platzen wir Kragen und er fängt an, seine Sache zu sagen. Und vielleicht geht es dir manchmal genauso, dass du daneben sitzt und denkst, Moment, ist das, was wir hier reden, gibt es Gott eigentlich die Ehre? Das, was wir hier reden, ist das eigentlich im Sinne Gottes, von seinem Herzen her oder nicht? Jedenfalls über die drei Freunde hat er sich sehr aufgeregt. Und dann fängt er an. Ich möchte das kurz lesen, ab Vers 1, Kapitel 32, da steht, da hörten die drei Männer auf, Hiob zu antworten, weil er sich für gerecht hielt. Aber Elihu, der Sohn Barachels, des Busitas aus dem Geschlecht Ram, war zornig. Er war zornig über Hiob, weil er sich selber für gerecht erhielt als Gott. Er war auch zornig über seine drei Freunde, weil er keine Antwort fand, weil sie keine Antwort fanden und doch Hiob verdammten. Elihu aber hatte gewartet, bis sie mit Hiob geredet hatten, weil sie älter waren als er. Als Elihu nun sah, dass keine Antwort war im Mund der drei Männer, ward er zornig. Und Elihu, der Sohn Barachels des Busitas, hob an und sprach. Also zunächst mal, Weisheit kann auch bei Jüngeren sein. Halten wir den Fakt mal fest. kommt auf Gott an. So, dann fängt er an zu reden. Ich bin jung an Jahren, ihr aber seid alt. Darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, mein Wissen euch kundzutun. Ich dachte, lass das Alter reden und die Menge der Jahre lass Weisheit beweisen. Aber der Geist ist es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Die Betagten sind nicht die Weisesten und die Alten verstehen nicht, was das Recht ist. Darum sage ich, hört mir zu, auch ich will mein Wissen kundtun. Siehe, ich habe gewartet, bis ihr alle geredet habt. Ich habe aufgemerkt auf eure Einsicht, bis ihr die rechten Worte treffen würdet, und habe Acht gehabt auf euch. Aber siehe, da war keiner unter euch, der Hiob zurechtwies oder seine Rede antwortete. Sagt nur nicht, wir haben Weisheit gefunden. Gott muss ihn schlagen und nicht ein Mensch. Mich haben seine Worte nicht getroffen, und mit euren Reden will ich ihm nicht antworten. Ach, betroffen stehen sie da und können nicht mehr antworten. Sie wissen nichts mehr zu sagen. Und da soll ich warten, weil sie nichts mehr reden, weil sie dastehen und nicht mehr antworten. Auch ich will meinen Teil antworten und will mein Wissen kundtun. Denn ich bin voll von Worten, weil mich der Geist in meinem Inneren bedrängt. Also wir sehen, dass Elihu eine andere Grundlage hat für seine Antwort. Die anderen hatten alle dasselbe System. Sei, handle gerecht, dann bist du gerecht. Ne? So immer treu und Redlichkeit. Der Mensch ist gut von Natur aus, er muss das Gute entwickeln. Das ist so genau humanistische Prägung. Genauso ist das, wenn ich das Richtige tue, dann habe ich Anrecht auf den Himmel. Und Gott sagt, nee, so ist das nicht. Es ist nicht so. Verlass dich nicht auf falsche Gedanken. Verlass dich nicht auf falsche Gedankengebäude. Es geht nicht darum, ob du brav bist und ob du das Richtige tust. Der Vater hat den verlorenen Sohn angenommen. Der war wirklich nicht brav. Das ist nicht das, worum es in erster Linie geht. Es geht um dein Herz. Wir bauen uns diese Krücken, weil wir oft ängstlich sind. Wir sagen, wenn ich mich richtig verhalte, dann bin ich anerkannt. Das gilt in dieser Welt. Wenn ich nur brav bin und mich richtig verhalte, dann bin ich anerkannt von allen, dann ist es gut. Und dann tut mir keiner was. Und dann bin ich in Sicherheit. Und dann muss auch Gott an mir gefallen haben. Gott aber hat an anderen Dingen gefallen. Und das ist das, was hier eigentlich rauskommt. Weswegen er wirklich sagt, Mensch, mit dir, das ist nicht so okay. Ich will was ganz anderes für dich. Ich will nicht, dass du dich auf deine eigene Gerechtigkeit verlässt. Dann wirst du verlassen. Und bitte, bitte, guck mal in dein Herz hinein. Ich habe das jetzt angedeutet mit den 30 Jahren Christsein. Aber worauf verlässt du dich? Worauf verlässt du dich? Was ist deine Stütze, deine Krücke, die Gott vielleicht heute Morgen ansprechen will? Und du sagst, ich verlasse mich auf, naja, ich bin ja schon so lange unterwegs, wird schon gut gehen. Schauen wir nochmal ein bisschen weiter, was dann hier rauskommt aus dem, was Elihu sagt. So, er sagt jetzt, ich muss reden, dass ich mir Luft mache. Ich muss meine Lippen auftun und antworten. Von mir soll kein Ansehen der Person gelten und ich will keinen Menschen schmeicheln. Denn ich weiß nicht zu schmeicheln, sonst würde mich mein Schöpfer bald hinraffen. Auch eine klare Aussage. Der Geist Gottes hat mich gemacht. Und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Kannst du, so antworte mir, rüste dich gegen mich und stelle dich. Siehe, vor Gott bin ich wie du, aus Erde bin auch ich gemacht. Siehe, du brauchst vor mir nicht zu erschrecken und mein Drängen soll nicht auf dir lasten. Du hast geredet vor meinen Ohren, den Ton deiner Rede höre ich noch. Ich bin rein, ohne Missetat, unschuldig und habe keine Sünde. Siehe, Gott erfindet Vorwürfe gegen mich. Er betrachtet mich als seinen Feind. Kennst du das Gefühl, wenn alle Umstände gegen dich sprechen und du wirklich versucht bist zu sagen, was habe ich dir eigentlich getan, Gott? Warum bist du so böse zu mir? Hiob ist in dieser Sache drin und Elihu kritisiert es zu Recht. Er hat meine Füße in den Block gelegt und so weiter, siehe, siehe. Darin hast du nicht recht, muss ich dir antworten, denn Gott ist ja mehr als ein Mensch. Warum willst du mit ihm hadern, weil er auf Menschenworte nicht Antwort gibt? Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man es nicht. im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hoffnung, die Opfer tilge und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein Leben vor des Todes Geschoss. Auch warnt er ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern und richtet ihm sein Leben so zu, dass er ihm vor der Speise ekelt und seine Seele, dass sie nicht Lust hat zu essen. Sein Fleisch findet dahin, dass man es nicht ansehen kann, und seine Knochen stehen da heraus, dass man lieber wegsieht. So nähert er sich der Grube und sein Leben den Toten. Kommt dann zu ihm ein Engel, das fand ich bemerkenswert, ein Mittler, einer aus tausend, kundzutun den Menschen, was für ihn recht ist. So wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten. Denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Sein Fleisch blühe wieder in der Jugend und er soll wieder jung werden. Er wird Gott bitten und es wird ihm Gnade erweisen und wird ihn sein Antlitz sehen lassen und mit Freuden und wird den Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Leuten Lob singen und sagen, ich habe gesündigt und das Recht verkehrt, aber es ist mir nicht vergolten worden. Das ist eine Erkenntnis, die Elihu hat. Er hat eine andere Sichtweise von Gott. Er trägt ein anderes Bild Gottes im Herzen. Und das ist das Verwerfliche. Das ist das, weswegen Gott so sauer ist auf Hiob und auf seine Freunde. Weil sie dieses Bild im Herzen tragen, dass Gott den Ungerechten schlägt und den Gerechten lieb hat. Und dass es Anstrengung ist und Mühe. Er ist der Boss. Er ist der Chef. Ich bin der Diener. So ist das Bild. Wenn ich alle seine Anforderungen genüge, wenn ich mich anstrenge und tue, was er sagt, dann habe ich Anspruch auf den Himmel. Und wenn er mich dann schlägt, dann ist er ungerecht und ich bin gerecht. Aber das ist gar nicht das. Elihu sieht hier was anderes. Er sagt, Gott ist eigentlich gnädig. Wo ist diese Sichtweise, dass Gott dich eigentlich liebt, mein Freund? Und dass es ihm gar nicht darum geht, dass du jetzt gestraft wirst und leidest. Wo ist dein Herz, Hiob? Wo guckst du hin? Was denkst du von Gott und was denkst du von dir? Du machst dich gerechter als Gott ist und hast kein bisschen Empfinden in deinem Herzen. Ich finde es bemerkenswert, dass er hier schon diesen Mittler sieht. Jesus ist noch weit weg. Er sagt aber, wenn ein Engel dir dann die Gnade Gottes bringt, dann wirst du wieder aufblühen und wieder wachsen. Er sieht beides nicht endgültig. Er sieht Sünde nicht endgültig und er sieht Strafe nicht endgültig. Und er sagt, da gibt es einen Segen, da gibt es einen Gott, der dich liebt, da gibt es einen Gott, der dich aufbauen will. Aber du musst mal umdenken, mein Freund. Du musst mal eine andere Sichtweise kriegen. Du musst mal wirklich gucken, wo du stehst und wo Gott steht. Du musst mal wirklich gucken, was das für dich bedeutet, wie Gott ist. Und das musst du auch. Welches Bild hast du von Gott? Wirklich in deinem Herzen. Nicht nur, was hier in der Schrift steht. Es ist immer wieder die Frage, ich empfinde es, dass in dieser Zeit eine ganz gewaltige Frage von Gott ist, dass er jeden Einzelnen von uns anspricht und sagt, wie stehst du zu mir? Was glaubst du, wer ich bin? Wie viel Vertrauen hast du zu mir? Wenn das Ungewöhnliche kommt, wenn das kommt, was außer der Reihe ist. Ja, ich glaube an Jesus und ich gehe jeden Sonntagmorgen in die Ekklesia. Danach gehe ich Kaffee trinken und danach gehe ich nach Hause. Und nächsten Sonntag bin ich wieder da. Ja. Ja, es ist schön, dass du da bist. Ja. Sie verstehen das nicht falsch. Aber wenn ich mich darauf verlasse, dass ich ja jeden Sonntag irgendwo in einer Gemeinde am Gottesdienst war und immer brav war, dann ist das auch nur eine Krücke. Das ist auch nur eine Krücke. Weil Gott sucht was ganz anderes. Gott kommt dir ganz, ganz nah. So, Sammy, jetzt komm jetzt mal ganz, ganz nah. Gott kommt dir noch näher. Gott kommt näher, als ich es kann. Weil ich kann bis hierhin kommen, so. Aber Gott will da rein. Gott will in das Herz rein. Er will dich, im Herzen will er dich drücken. Im Herzen will er dir seine Liebe geben. Das kann ich nicht, also ich kann in dein Herz reinkommen. Aber es ist wichtig, mal zu sehen, so, Gott will dir ganz, ganz nah kommen. Er liebt dich, er will dich tragen. Und er hat aber auch seinen Weg. Und er fragt, kommst du mit auf meinen Weg? Das ist letzten Endes Ich möchte jetzt springen zum Ziel dieses Buches. In Kapitel 42 heißt es, und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst. Und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Auf Deutsch, wie blöd war ich eigentlich? Sagt er hier. Darum habe ich unweise geredet, was mir doch zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun und lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Das ist eine ganz andere Haltung, zu sagen, Gott, lehre du mich mal besser, als dass ich denke, ich wäre gerecht vor dir. Lehre du mich. Da kommt eine ganz andere Haltung zum Ausdruck. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Ich dachte, ich wüsste, wer du bist, Gott. Ich habe nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Du bist mir begegnet. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ich erkenne, wie blind ich war, weil ich mich nur auf das verlassen habe, was ich tue und was ich kann und wer ich bin. Ich habe mich nicht darauf verlassen, wer du bist. Das ist das Geheimnis des Evangeliums, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, dass er Gottes Liebe zu uns gebracht hat, damit wir uns darauf verlassen können, wer er ist, nicht wer wir sind. Aber das muss auch, das ist auch eine Falle, die immer mit uns schleicht und das muss auch wirklich sterben. Das kommt immer wieder mal hoch, dass ich mich darauf verlasse, wer ich bin, was ich kann, wie gut ich schon war, was ich vielleicht schon alles Tolles für Jesus getan habe. Es gibt nicht umsonst eine Stelle, die da heißt, Herr, haben wir nicht in deinem Namen ganz tolle Sachen gemacht? Und Jesus sagt, ich kenne euch gar nicht. Wer seid ihr eigentlich? Da geht es darum, dass Jesus einfach sagt, was ist denn mit deinem Herzen? Sind wir Freunde? Und das Ganze hat ja nicht nur diese Auswirkung darauf, zu sagen, naja, klar, Jesus ist mein Freund, ich komme ja auch hierher und predige hier. Das ist nicht alles. Hiob hatte Irrtümer. Er dachte wirklich, sein Handeln macht ihn gerecht und wenn er gerecht ist, dann darf Gott ihn auch nicht strafen. Er hatte diese Position des Dieners. Gottes Absicht war aber eine andere. Er wollte Gott, er wollte Hiob begegnen, er wollte mit ihm leben, er wollte Beziehung haben. Und da, an diesem Punkt, hat Hiob das erkannt. Das sind seine Worte. Er hat es erkannt. Mensch, ich kann mich nicht auf das verlassen. Jetzt erkenne ich, dass du viel größer bist, als mein kleiner Lebenskasten das sagt. Und dann nehmen wir diese Frage für uns mit. Wie kennst du Gott? Wie kennst du seine Führung? Muss Gott erst manches zerstören in deinem Leben, bevor er Neues schaffen kann? Erfordern kann? Oder kennst du ihn so, dass du dich seiner Führung anvertraust? Bist du flexibel? Bist du leitbar? Heute stehen wir in einer anderen Position. Wir können Hiob von hinten sehen, sozusagen. Wenn so ein Film, den man gesehen hat, dann kann man, weiß man den Anfang. Ich möchte kurz eine Stelle noch lesen aus dem Johannesevangelium. Da sehen wir noch einmal deutlich, das macht uns Johannes noch einmal deutlich, dass diese alte Sichtweise eigentlich abgeschlossen ist. In Johannes 16, von 8 bis 11, da heißt es, dass der Heilige Geist kommt. Und wenn er kommt, wird er die Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Dass sie sich mir nicht anvertrauen. Das war die Sünde von Hiob. Er hatte kein Anvertrauen an Gott. Er hatte nur Gerechtigkeitsempfinden. Das Vertrauen, dass sie mir nicht glauben, das ist die Sünde der Menschen. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Ihr sagt, ich habe die Schuld bezahlt, ich darf zum Vater gehen, nichts wird mich davon abhalten. Das ist die Gerechtigkeit. Denn ich habe keine Sünde getan. Und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, der Teufel ist gerichtet. Wir dürfen das von hinten sehen. Wir dürfen sagen, wenn wir an Jesus glauben, der Feind ist gerichtet. Er ist gerichtet. Jesus hat ihn besiegt. Und wenn in unserem Leben etwas passiert, dürfen wir es anders bewerten. Nicht in Verdammnis und nicht in jetzt bin ich geschlagen und nicht jetzt ist Gott gegen mich, sondern wir dürfen gucken und wir dürfen fragen. Gott, was hast du vor, wenn das in meinem Leben stattfinden darf? Denn du lässt es zu. Aber was ist mit unserer Beziehung? Oft ist es eine Frage des Vertrauens. Ja, wenn Krisenzeiten kommen, jeder von uns hat schon mal Krisenzeiten gehabt. Hand hoch, wer keine hatte. Wer hat noch nie eine Krise in seinem Leben gehabt? Wem ist es noch nie mal schlecht gegangen? Aber du bist doch Christ, oder? Oder ist es erst vor deiner Bekehrung gewesen? Du bist doch Christ. Ja. Und gerade dann ist doch die Frage, vertraue ich dir, wenn die Dinge kommen, die ich nicht verstehe? Ich darf zu Jesus sagen, was ist los? Was bedeutet das jetzt? Was passiert mir gerade hier? Aber ich brauche nicht zu denken, dass er mich bestraft. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und ich darf wissen, wenn der Feind seine Bomben geworfen hat, er ist besiegt. Und Jesus hat etwas vor. Und manchmal gibt es so Zeugnisse, dass Schicksalsschläge das Leben von Christen so verändert haben, dass sie anders geworden sind und ein größerer Segen geworden sind. Wir können daraus lernen, dass Gott seinen Plan hat. Und die Frage, die ich heute Morgen mitgebracht habe, ist, lässt du dich auf seinen Plan ein? Das ist das, was wir von Hiob lernen sollten. Können wir uns auf seinen Plan einlassen? Ich möchte kurz noch euch das gute Ende verkünden von Hiob. Das gute Ende, wo da drin steht, dass er wirklich gesegnet wurde, damit ihr mir das glaubt, als er das verstanden hat. Ja, da gibt es zwei Dinge, die wirklich wichtig sind. Kapitel 42 ist wirklich wichtig für ihn, für wenn ihr verstehen will. Ich möchte mal lesen ab Vers 7, dass Gott einfach deutlich sagt, wie Elihu es auch sagt, deine Freunde haben dich nicht recht beraten. Als der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman, mein Zorn ist in Brand über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 junge Stiere und 7 Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun, denn ich will ihn erhören, dass ich nicht töricht an euch handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet. Da ging Eliphas mit Teman, Mildad von Schuach und Zophar von Naama und taten, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Und der Herr erhörte Hiob. Die drei stehen da. Elihu steht da nicht. Aber die drei stehen da. Gott ist echt sauer mit ihm. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, und aßen mit ihm zu seinem Haus, in seinem Haus und sprachen zu ihm und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als einst, sodass er 14.000 Schafe kriegte, doppelt so viel, 6.000 Kamele, doppelt so viel, und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eseln. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter und nannte die erste Jemima, die zweite Keria und so weiter. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Das Einzige, was mir wirklich nicht aufgeht, da bin ich auch noch humanistisch, muss ich sagen, ist die Geschichte mit den Kindern. Tut mir leid, da habe ich auch noch gar keine Erklärung für. Also dass da Menschen gestorben sind, früher war eine andere Haltung dazu, zu Kindern. Das war auch Besitz. Vielleicht ist es so zu erklären, dass es darum geht, also was er alles besessen hat und dass er es alles wieder gekriegt hat. Also da habe ich auch noch nicht, da fehlt mir das Schlüsselstück. Aber der Rest ist einfach, dass Gott deutlich sagt, so, jetzt, wo du Beziehung zu mir hast, segne ich dich doppelt so intensiv. Jetzt kriegst kriegst du wieder. Jetzt erstatte ich. Jetzt hast du verstanden, dass ich eigentlich Beziehung will und dass ich dich liebe und dass ich eigentlich mich um dich kümmere und nicht, dass es um Gerechtigkeit geht und um Anstrengung. Aber zurück noch zu diesem anderen Gedanken. Ihr habt mir lange zugehört, ich bin auch gleich am Ende, aber einen Gedanken möchte ich euch noch mitgeben, der mir sehr, sehr wichtig ist, nämlich der, wie ist das? Wir sollen uns eine andere Position erschließen. Von Jesus geliebt. So, sich aber, so haben wir ein anvertrautes Leben an Jesus, das bereit ist, auf die Wegweisung Gottes einzugehen. Ich glaube, da können wir uns viel ersparen, wenn wir so sind. Jesus war so. Jesus hat gesagt, auch in Johannes 5, Vers 19, ich und der Vater sind eins. Ich kann nichts aus mir heraus tun. Was ich dem Vater tue, das tue ich auch. Und dann möchte ich euch zwei kurze Begebenheiten noch vorlesen. Eine steht in Markus 7. Da geht es dann wirklich um die Frage, anvertraut zu sein, flexibel zu sein. Bist du leitbar? Das ist eigentlich die Hauptaussage, die Hauptfrage, die Gott an dich heute Morgen stellt. Bist du leitbar, lenkbar, führbar für den Heiligen Geist? Bist du flexibel? Sei es, sagt die Bibel, ja. Genau. In Vers 31 möchte ich, also Markus 7, ab Vers 31 möchte ich euch kurz eine Begebenheit lesen. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon ans Galiläische Meer mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf den Himmel, auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, He Vater, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Ich glaube, das war für manche Jünger ein Schock. Na, der Herr Jesus, der macht das immer so nett und fromm. Der geht spazieren und predigt so ein bisschen. Da die Hand drauf, da die Hand drauf. Alle gesund. Wunderbar. Jetzt haben wir hier so einen Kranken. Ja, wird der Jesus wieder die Hand auflegen, dann wird es wieder gut sein. Nee, ist aber nicht so. Sondern sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er ihm die Hände auflegt. Steht sogar hier. Leg doch mal deine Hand drauf, so wie immer. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Igitt. Unhygienisch. Er berührte seine Zunge mit Speichel. Also wenigstens hat er Spucke auf den Lippen gehabt, wenn er sich sogar von Zunge zu Zunge berührt hat, wie eklig. Was ist das denn? Eine Begebenheit. Dann Johannes 9, Vers 6 und 7. Da steht, als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich ihm den Brei auf die Augen des Blinden. Und dann sagte er zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Wieder nichts mit Hände aufnehmen. Warum macht Jesus so eklige Dinge? Ich glaube, einige, die neben ihm standen, haben sich wirklich geekelt. Und die Juden hatten ja einen Haufen Reinheitsgebot, was man nicht darf, was eklig ist, was nicht schön ist und so weiter. Warum macht Jesus solche Dinge? Ein anderes Mal hat er gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst mich essen. Da haben alle einen Knall gekriegt. Da sind ganz viele weggegangen. So was sagt man ja nicht, wenn man eine große Gemeinde bauen will. Ne? Dann laufen die ja alle weg. Aber Jesus hatte da nicht so die Interessen. Sein Interesse war die Frage, mache ich das, was Gott mir sagt, oder bin ich brav und anständig? Hier sind so Dinge, wo einige einen Anstoß an Jesus genommen haben. Aber er hat sich an die Devise gehalten, was der Vater mir zeigt, das tue ich. Ich und der Vater sind eins, ich kann nichts aus mir heraus tun. Was der Vater mir zeigt, das tue ich. Und wenn der Vater mir zeigt, spucke ihm ins Gesicht, sage ich mal so, und er wird gesund, dann mache ich das. oder spuck auf die Erde und reibe ihm Brei auf die Augen, dann mache ich das. Das ist ein wichtiger Hinweis auch für uns. Nämlich die Frage, wir haben alle unsere Grenzen. Sind die erweiterbar? Darf Gott mich weiterführen, als ich es mir vorstellen kann? Darf ich mal so ein paar verrückte, kann Jesus durch mich ein paar verrückte Dinge tun? Diese Predigt ist für mich verrückt. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt, aber Hiob ist anstrengend. Das weiß ich. Diese Predigt war für mich verrückt, weil das ist für mich das schwierigste Buch überhaupt. Aber darf er das? Ich bin wirklich mit einer Kühnheit hergegangen und gesagt, wenn sie mich dann wieder rausschmeißen und ich wieder einladen, ist auch okay. Ich mache jetzt das, was Jesus sagt. So. Darf er das? Und wenn dann mal Dinge in dein Leben kommen, die unvorhergesehen sind, die schmerzhaft sind, die traurig sind, darf er das? Darf er dadurch auch zu dir reden? Mir selber ist sowas passiert, das möchte ich jetzt noch etwas erklären. Ich bin mal zum Neurologen gegangen, weil ich dachte, Mensch, meine Hand wird langsam ein bisschen taub, mein Bein wird manchmal ein bisschen taub, ich sollte mal was dafür tun. Der Neurologe guckt mich an, checkt mich so, macht so ein paar Tests mit mir, da fließt da so ein Strom durch den Körper, linkes Bein, linke Seite, rechte Seite. Sagt er, gehen Sie mal zur Kernspin. Ja, bin ich zur Kernspin gegangen. Morgens um 7 am Freitag, 21. Januar, will ich nicht vergessen. Ich bin noch gar nicht ganz wach, liegt da so schön, es macht eigentlich auch Spaß. Wenn man so die Augen zu machen, kann schlafen, kann ein bisschen rütteln, vor dem Bein. Hab so ein bisschen gedöst, ziehe mich wieder an, so sagt der Arzt, naja, kommen Sie mal her. Wann haben Sie den nächsten Termin beim Neurologen? Ich sage, naja, abgemacht war der 1. Februar. Viel zu spät, Sie müssen da mal eher hingehen. Wir haben ja einen nicht unerheblichen Befund, sagt er zu mir. Was ist denn ein nicht unerheblicher Befund? Naja, rufen Sie da mal an und dann werden Sie Ihnen das schon erklären. So, dann rufe ich da an und sage, Mensch, der hat sowas gesagt von wegen, 1. Februar ist zu spät. Ja, sagen Sie, kommen Sie heute mal gleich noch vorbei. Wir kriegen die Bilder und dann reden wir mal drüber. Dann haben Sie den Befund bekommen und dann setze ich mich dahin, dann sagt die Neurologin, sagen Sie mal, hatten Sie keinerlei Trümmerschmerzen? Ich sage, was für Trümmerschmerzen? Was ist denn hier los? Ja, Sie haben eine Schädigung im Halswirbelbereich, Sie haben einen Bandscheibenvorfall, genau zu sein, 2, einen zwischen dem 3. und 4. maßgeblich, einen irgendwo zwischen 5. und 6. Halswirbel. Das klemmt Ihren Nerv ein, der ist auch schon völlig entzündet, haben Sie denn keinerlei Schmerzen? Ich sage, nee, taub, aber Schmerzen habe ich nicht. Ja, sagt sie, da müssen wir mal 14 Tage Tablettentherapie machen, die Cortison-Tabletten, und dann kommt es mal am 25. wieder. So, dann habe ich am Samstag angefangen, diese Tabletten zu nehmen und habe gar nichts gemerkt, so nebenbei. So, ne? Aber im Laufe der Woche habe ich Schmerzen bekommen, hier, überall die linke Seite, lauter Schmerzen bekommen. Ich habe das am Anfang gar nicht so registriert, bis ich angefangen habe, einen meiner Kolleginnen wirklich anzuschauen. Aber richtig anzuschnauzen. Da bin ich hinterher hingegangen und gesagt, das tut mir leid. Aber seit ich diese Tabletten nehme, bin ich völlig gereizt. Daraufhin habe ich mich die zweite Woche erstmal krank schreiben lassen, damit diese Therapie zu Ende geht. So kann ich nicht arbeiten. Da habe ich hinterher kein Personal mehr, das ist leider sauer auf mich. Dann hat er mich eine Woche krank geschrieben und dann habe ich diese Tabletten zu Ende genommen. Und das tat dermaßen weh. Das pocherte hier, das pocherte durch die ganze linke Seite, dass ich gesagt habe, nee, jetzt müssen wir da was ändern. Ich muss dringend eine OP kriegen, habe mir eine Überweisung geholt zum Neurologen hin. Ich dachte, ja, das ist ein heftiger Befund. Sie haben 2 Bandscheibenvorfälle und eine Knochenmarkstauchung. Und wenn Sie nicht was tun, dann kann Lähmungen passieren, dann kann alles Mögliche passieren. Dann müssen Sie dringend operieren. Ja, sag ich, hier bin ich. Ich will ja, ne, bin schon da. Wollen Sie mich nicht aufnehmen? Nee, wir haben kein Bett frei. Und wir haben auch im Augenblick keine absehbar gar nichts. Ja, sage ich, das ist auch mal so eine schöne Hiobsbotschaft, wenn du sowas bekommst. Und dann, das nächste, gehe ich zum Blutabnehmen. Ich bin ja Makomar-Patient, weil ich ja wieder vorletztes Jahr auch noch eine Thrombose im linken Bein hatte und eine Lungenembolie, die sich heraus angeschlossen hat. Ja, guckst du? Dann sagt er zu mir, naja, also diese Woche können Sie sowieso keiner operieren, Ihr Blut ist dermaßen dünn. Das würde ja nur rausspringen, spritzen. Durch diese Cortison-Tabletten ist es so dünn geworden, dass ich letzten Endes jetzt seit anderthalb Wochen schon nichts mehr nehmen muss, weil mein Blut immer noch zu dünn ist. Gut, dann hatten sie mir aber am 16. Februar einen Termin gegeben und dann rief am nächsten Tag die Sekretärin vom Chef an und sagte, nö, so dringend wäre das ja nicht und ob ich nicht auch am 4. März kommen könnte, so ungefähr. Na, ein Glück war meine Frau am Telefon, die hat für mich gekämpft für die Lüge, das ist eine Unverschämtheit, eben wenn wir beraten, so schnell wie möglich operieren. Nächsten Tag rufen sie an und sagen, ja, das hat nur so viel Zeit hat das nicht. Mein Mann ist auch ein Notfall, hat sie gesagt. Daraufhin hat die Sekretärin geschluckt, hat gesagt, ja, nun, ich spiele nochmal an, müssen wir mal klären. Jetzt gehe ich am 22. Februar ins Krankenhaus mit dieser ganzen Geschichte in der MRH. Gut, dann kann ich auch sagen, was heißt denn das jetzt? Jetzt könnte ich sagen, oh, warum lässt Gott das zu? Oh, das ist aber gemein. Oh, wie schlimm. Nö, ich bin ehrlich gesagt dankbar, weil seit ich die Tabletten nicht mehr nehme, lassen die Schmerzen nach. Es geht mir eigentlich wieder besser, so ohne Tabletten. Aber ich weiß, Gott hat seinen Plan. Es ist für mich gebetet worden. Einige Geschwister haben gesagt, bist du verrückt? Wieso gehst du ins Krankenhaus? Das ist eine gefährliche OP, da kann ja alles Mögliche passieren. Ich habe gesagt, du, wenn ich noch 20 Jahre arbeiten will, und wenn ich auch nur das eine oder andere Mal mit meinen Kindern Fußball spielen will, dann muss ich jetzt was tun. Ich kann doch nicht einfach machen, so wie lustig. Ich habe auch Verantwortung. Und wenn Gott ein Wunder tun will, dann kann er das bis zum 22. immer noch tun. Das darf er. Gerne lade ich ihn zu ein. Das finde ich gut. Aber wenn nicht, dann muss was passieren. Und dann muss ich auch voller Glauben, oder darf ich auch voller Glauben ins Krankenhaus gehen, dass die Ärzte mir helfen werden. Und ich lasse mich davon aber nicht beeindrucken, Freunde. Das macht mein Leben nicht kaputt. Krankheit und Schmerz werden mein Leben nicht kaputt machen. Sondern ich glaube Jesus, ich vertraue ihm. Wenn das sein Weg mit mir ist, dann ist das sein Weg mit mir. Aber den gehe ich auch, freudig, weil ich das Vertrauen habe, dass Gott in meinem Leben einen Weg hat. Und den gehe ich, da bin ich dabei. Und ich darf dankbar sein, dass ich sage, ohne diese Cortison-Tabletten bin ich auch schmerzfrei. Das ist die Gnade. Das ist schön. Ich brauchte die Tabletten, um zu merken, dass in meinem Körper wirklich was nicht stimmt. Und zwar richtig nicht stimmt. Und dass ich froh sein darf, wenn ich operiert werde. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Aber so spontan, so unverhofft kann das kommen. Plötzlich stehst du da, ja, du sollst operieren, du kannst nicht operiert werden, dein Blut ist zu dünn, dies und das und jenes, die Hiobsbotschaften flattern in dein Haus. Wie reagierst du da? Meine Frau war dem Tränen nahe. Ich habe gesagt, nee, komm. Und die Hörte habe ich euch noch gar nicht erzählt. Die Woche, wo ich krankgeschrieben war, am Dienstagmorgen bückt sich meine Frau, will was aufheben, kommt nicht wieder hoch. Hat einen Bandscheibenvorfall. Konnte ich erst bis Freitag ins Krankenhaus bringen, bis Samstagmorgen. War ich allein für meine Kinder da die Woche. Am Glück war ich krankgeschrieben. War schön. Hatte eine schöne Woche mit meinen Jungs. Fand ich toll. Die Frage ist, wie sehe ich die Dinge, wenn sie kommen? Was bedeutet es für mich? Wie sehr beeindruckt mich etwas? Oder da lasse ich mich von Jesus beeindrucken? Ich bete oft für euch, schon bevor ich überhaupt hier das erste Mal gepredigt habe. Und ich habe das Empfinden, dass Gott etwas vorhat mit euch als Gemeinde, dass da noch Wachstum kommt. Und dass ihr nicht verloren und abgestorben seid. Aber ich habe das Empfinden, dass Gott heute Morgen fragt, wie stehst du zu mir? Ich glaube, dass Gott euch manchen Weg leiten möchte, den ihr nicht für möglich haltet und den ihr jetzt noch nicht kennt. Dass auch manche Überraschung kommt. Die Frage ist, bist du bereit auch für Überraschung? Hängt dein Herz an Jesus oder hängt sie zum Beispiel an Traditionen? Ich habe mich ja hier bekehrt, meine ist über 30 Jahre. 54 gegründet, ne? Bei Hermann Zeiss oder so, irgendwo in den 50ern nach dem Krieg. So lange gibt es die Ekklesia schon. Hängt mein Herz an Traditionen? Es war schon immer so, es wird auch immer so bleiben. Oder hängt mein Herz an Jesus? Wenn er morgen sagt, links rum, kann ich da links rum mitgehen? Oder muss ich erst Bedenken tragen? Das ist nicht so einfach, Freunde. Seid mal ehrlich zu euch selbst. Da gab es die katholische Kirche. Und als die total verweltlicht war und der Papst nur noch um weltliche Macht strebte, da war so ein kleiner Mönch, Martin Luther, dem Gott ins Herz legte, dass er selber ein gnädiger Gott ist. Das hat er entdeckt und hat eine neue Kirche gegründet, die evangelische Kirche. So, da war Leben in der Zeit in Wittenberg. Da war Gott, da war der Geist. Und dann ist irgendwann alles wieder eingeschlafen. So, die Katholen haben erst die evangelische Kirche verfolgt. Das war ganz aggressiv, ganz massiv. Sie hat sich auch bestätigt. So, mit einmal flattert irgendwo der Funke der Großtaufe auf. Die Erkenntnis, wir müssen uns taufen lassen. Und diese gesegnete und gesalbte evangelische Kirche verfolgt die Wiedertäufer. Da muss man doch dagegen sein. Drauf! Ja, Gott hat sich aber zur Großtaufe gestellt. Er hat seine Leute gesegnet, sind gewachsen. Irgendwann ist diese Bewegung auch eingeschlafen. Gott hat den Heiligen Geist gesandt. Da gab es plötzlich eine Pfingstbewegung mit Erfüllung, mit neuen Zungen, mit Zeichen und Wundern. Ja, da muss man doch als Baptist dagegen sein. Drauf, das ist doch falsch, das kann nicht richtig sein. Und immer wenn Gott etwas Neues gemacht hat, sehen wir, es gibt Eingeschlafene, die dagegen sind. Warum? Ihr Herz hatte sich an etwas gewöhnt. So ist es richtig. So muss es sein. Das ist die Form, die ich kenne. In dieser Form gefällt mir Gott. Das dürfen wir uns nicht leisten, Geschwister. Da müssen wir wach sein für unser eigenes Herz. Welche Form gebe ich Gott, dass sie richtig ist? Ich glaube, Gott wird in allen Gemeinden Leute ziehen an sein Herz. Ich glaube, Gott sucht Menschen, die wie Jesus durch die Welt gehen und sagen, und wenn ich auf den Boden spucken muss, um dich zu heilen, dann mache ich das. Wenn ich dir Brei auf die Augen schmieren muss, Jesus mir das sagt, dann mache ich das. Auch wenn das nicht schön hygienisch schön aussieht. Und ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung an eure Herzen. Dass Gott sagt, gib mir dein Herz. Vertrau mir. Nicht jeder Weg wird dir vertraut und bekannt vorkommen. Manches Risiko ist einzugehen. Ich glaube, dass Jesus auch nicht alles gewusst hat, was am nächsten Tag kommt. Der hat morgens gebetet und hat dann gesehen, was den Tag überkommt. Aber der hat auch nicht alles vorher gewusst. Er hat sich abhängig gemacht vom Vater. Er ist den Weg gegangen, den der Vater mit ihm gezeigt hat. Den ist Jesus gegangen. Und ich glaube, solche Abhängigkeit, so ein Leben, wünscht sich Gott. Und ich kann mich nicht entschuldigen, dass ich dafür zu alt bin. Ich bin nun auch schon 46 oder 47. Stell dir das mal vor. Vielleicht bist du 66, 67. Aber wir können es ja nicht entschuldigen. Die Hanna war eine alte Frau im Tempel. Die hat aber gewartet darauf, dass sie den Messias sieht. Und dann kam Jesus als Baby und sie hatte die Offenbarung. Das ist er. Das ist der, der es sein wird. Und sie hat ihre Erwartung, ihr Heil und ihr Leben hat sich erfüllt in diesem einen Moment, wo sie das Kind auf den Arm nehmen kann. Ja, ja, Erfolg. Gott hat nicht gelogen. Ich habe bekommen, was ich mir so sehr gewünscht habe. Ich habe das bekommen, was Jesus mir versprochen hat, was Gott, der Heilige Geist, mir versprochen hat, dass ich Jesus sehen werde. Wo sind deine Ziele im Leben? Wo ist das, wo du mit Jesus lebst? Und was ist das, was Jesus mit dir noch vorhat? Ich weiß das bei mir auch nicht. Ich weiß, dass Anfang des Jahres Gott gesagt hat, es kommt eine neue Zeit an. Denke ich so, denke ich immer in denselben Bahnen. Das ist schwer. Ich habe auch meine Bahnen. Ich liebe Kinder, ich arbeite gerne mit Kindern, ich habe diesen einen Weg für mich, dass ich gerne da etwas mache, in jeder Hinsicht. Aber wenn Gott sagt, denk nicht so klein, denk weiter, das ist eine neue Zeit, bricht an, 2011. Wenn er mir das sagt, hat das für mich eine Bedeutung. Also fange ich an, Gott, ich habe nur eine Antenne, hilf mir. Und so sollen wir leben. Ich habe eine Antenne, Jesus, hilf mir. Sag mir, was dran ist. Verlass dich nicht auf 50 Jahre Tradition, auf das du weißt, wie es geht, auf das jeder Gottesdienst eine tolle Predigt hat. Verlass dich nicht allein darauf. Guck in deinem Herzen, was ist mit Jesus und was ist mit mir? Was willst du heute von mir? Kannst du jeden Morgen fragen. Okay, jetzt habe ich sehr viel geredet. Jetzt ist Amen. Amen. Hängt dein Herz an Jesus? Das ist die wichtige Frage. Und wenn ich morgens sage, guten Morgen Jesus, dann ist das genau die Frage. Und die Frage fällt mir auch nicht schwer, aber manchmal die Ausführung. Wie gestaltest du das? Und ich habe letztens hier bei dem Gemeindegebet etwas gesagt, wenn Jesus die Quelle unter dem Baum ist, ne? Da sollten wir vielleicht mal mutig sein, hier mittendrin ein Loch zu graben und die Quelle suchen. Man wird mich für verrückt erklären, wenn ich das ernsthaft meine. Also das alles, was ich so logisch meine, das kann man auch akzeptieren. Wenn aber jemand kommt, der sagt, häng dein Herz an Jesus. Und das bedeutet in dem Fall, leg die Quelle frei. Fang an zu graben in deinem Leben. Und graben in meinem Leben, tja, was kann das heißen? Ich weiß, das heißt beten, mit Jesus sprechen. Und das sollten wir wissen. Daneben gibt es aber trotzdem gute Sachen, die wir tun, weil wir sie lieben und weil wir Jesus damit ehren können. Und Walter, bereite dich vor. Aber bevor wir damit abschließen, dürfen wir auch Jesus um den Dank bitten. Aber denn heute, Jürgen, kommst du? Und bitte Dank dafür. Jesus Christus, ich danke dir für die Gaben, die ich jetzt einsammle, dass sie für die richtigen Dinge verwendet werden. Halleluja. Amen. Tradition kann ich trotzdem akzeptieren. Und jetzt bitte ich dich, für uns am Abschluss zu beten. Ja, dann lass uns noch aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das, was wir heute gehört haben. Und bitte verwandle es auch in unseren Herzen, Herr, dass wir das wirklich auch in die Tat umsetzen. Wir bitten dich doch. Lass uns doch gemeinsam das Vater unser beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Sonntag. Wir sind noch im Bistum. Ich soll auch ganz liebe Grüße von Arthur Wieders an alle ausrichten in der Gemeinde. Ich war früher noch da. Und betet weiter für ihn, es geht ihm gut an.